Ein Neandertaler in der Familie. Wir weisen Menschen sind wirklich nicht die allerfriedlichsten, freundlichsten Geschöpfe. Auch heutzutage behandeln wir andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache oder ihres anderen Glaubens oft schlecht, obwohl wir doch alle Artgenossen sind. Deshalb ist es kaum überraschend, dass unsere Sapiens-Vorfahren zu den ihnen völlig unbekannten Menschenarten, auf die sie trafen, nicht besonders nett waren. Aber immerhin. Vor ein paar Jahren haben Wissenschaftler herausgefunden, dass zumindest einige unserer Vorfahren nicht sämtliche Vertreter anderer Menschenarten ausgerottet haben, die ihnen begegneten. Erinnerst du dich an die Sache mit der DNA? Der Bauplan für unseren Körper? Diese DNA verrät nicht nur, welche Haarfarbe und Fingerform du hast, sondern auch, wer deine Eltern sind. Und wer deren Eltern und deren Eltern und deren Eltern waren. Und immer so fort. Tausende Jahre in die Vergangenheit hinein. Das funktioniert, weil du deine DNA von deinen Eltern vererbt bekommen hast, die sie wiederum von ihren Eltern haben, die sie ebenfalls von ihren Eltern haben. Als sich die Forscher nun daran gemacht haben, die DNA der Neandertaler zu entschlüsseln, haben sie eine verblüffende Entdeckung gemacht. Sie haben festgestellt, dass einige der heute lebenden Menschen Bauanweisungen in ihrer DNA haben, die aus der DNA der alten Neandertaler stammen. Obwohl wir also längst alle Sapiens sind, haben einige von uns eine Neandertaler-Ur-Ur-Urgroßmutter oder einen Neandertaler-Ur-Ur-Urgroßvater. Ob das auch auf dich zutrifft, kannst du übrigens ziemlich leicht herausfinden. Du musst nur in ein Teströhrchen spucken und es in ein Labor schicken. Schon ein einzelner Speicheltropfen von dir enthält Millionen Kopien deiner DNA. Im Labor werden sie deine Spucke untersuchen, die DNA entschlüsseln und dir sagen, ob Teile davon einem Neandertaler entstammen, der vor 50.000 Jahren gemeinsame Kinder mit deiner Ur-Ur-Urgroßmutter hatte. Aber warum hätte deine Ur-Ur-Urgroßmutter Kinder mit einem Neandertaler haben wollen? So genau wissen wir das natürlich nicht, aber könnte es nicht sein, dass sie sich einfach in ihn verliebt hat? Dass ihre Liebe stärker war als alle Unterschiede? Vielleicht waren ihr die Warnungen ihrer Freundinnen, sich bloß nicht mit einem Neandertaler einzulassen, egal. Aber auch andere Möglichkeiten sind denkbar. Vielleicht hat eine Gruppe von Sapiens ein Neandertal-Baby adoptiert, dessen Familie umgekommen war. Oder ein paar Sapiens haben ein Neandertal-Mädchen entführt und gezwungen, sich ihnen anzuschließen. Wenn junge Neandertaler zwischen lauter Sapiens aufwuchsen, kann man sich gut vorstellen, dass sie irgendwann Kinder mit einem Sapiens-Partner hatten. Aber das waren sicher Ausnahmen. In den allermeisten Fällen haben unsere Vorfahren die Neandertaler, auf die sie trafen, wohl einfach vertrieben oder getötet.